Vom 1. bis zum 3. Mai berichteten die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Rundfunksender und Internetzeitschriften von Russland, Nepal, Indien, Venezuela, Japan, Ägypten, Frankreich und Großbritannien über die Stellungnahme eines Sprechers des Außenministeriums der DFARK, in der der feste Wille der koreanischen Armee und des Volkes offenbart wurde, mit ihrer mächtigen nuklearen Abschreckungskraft für Selbstverteidigung die unaufhörlichen Atomkriegsmachenschaften der USA zu vereiteln und dadurch den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt zu verteidigen.